Turn with me to Luke chapter 1. Und bitte schlagt mir das Lukas Evangelium auf, Kapitel 1. Last Sunday I was telling you the story of five incredible women who are mentioned in the genealogy of Matthew 1. Am letzten Sonntag habe ich ja von fünf unglaublich oder bemerkenswerten Frauen gesprochen, die in dem Geschlechtsregister in Matthäus 1 genannt werden. The fifth one was Mary. Und die fünfte Frau, die genannt wird, ist Maria. The mother of our Lord. Die Mutter unseres Herrn. I want to go back to that story. Und ich möchte gerne zu dieser Geschichte zurückkehren. Just bring it to the end. Und sie zu Ende bringen. These were five women who had a daring faith. Das sind fünf Frauen, die einen sehr wagemutigen Glauben hatten. And the fifth one, Mary, receives a message from an angel. Und die fünfte, eben die Maria, empfängt eine Botschaft von einem Engel. The last words of the angel are in verse 37. Und die letzten Worte des Engels werden in Vers 37 erwähnt. For nothing is impossible with God. Denn Gott ist nichts unmöglich. Shall we pray? Wir wollen beten. Father in heaven, we ask you to speak to us this morning. Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du heute zu uns sprichst. To visit us this morning. Dass du uns einen Besuch abstattest. To connect with us. Dass du dich mit uns verbindest. To open our eyes. Uns die Augen öffnest. To encourage us. Und uns ermutigst. To work in us both to will and to do. Dass du in uns wirkst, Herr, das Wollen und das Vollbringen. Of your pleasure. Nach deinem Wohlgefallen. In Jesus' name. In Jesu Namen bitte. Amen. Amen. For nothing is impossible with God. Denn Gott ist nichts unmöglich. These are the closing words of the message that Mary would be pregnant with the Messiah. Das sind so die abschließenden Worte der Erklärung, dass Maria schwanger sein würde mit dem Messias. Nothing is impossible. Für Gott ist nichts unmöglich. And this is something, if we don't grasp it as Christians, who will? Und das ist etwas, wenn wir das als Gläubige nicht verstehen, begreifen, wer wird es dann verstehen? In all the situations that we go through, nothing is impossible with God. Und egal was wir durchmachen in all unseren Situationen, für Gott ist nichts unmöglich. When Joshua needed time to win a battle, als Josua mehr Zeit brauchte, um die Schlacht zu gewinnen, God stopped the sun. Hielt Gott den Tag oder die Sonne an. What about all the ramifications in the solar system when the planets just stop? Und stellen wir uns vor, was das alles im Sonnensystem also all die Auswirkungen, wenn einfach alles zum Stillstand kommt. So was it the sun that stopped or was it the planets that just froze? Also ist die Sonne jetzt wirklich stehen geblieben oder waren es die Planeten, die sich einfach nicht mehr weiter bewegten? That's unbelievable. Und man denkt sich dann, na, das ist eigentlich nicht zu glauben. Sure? Aber bist du dir sicher? Because that 6 hours that God stopped the sun is missing. Denn diese 6 Stunden, die fehlen ja irgendwo. King's Kids. Es gibt einen Autor, der ein Buch geschrieben, es nennt sich King's Harold Hill. Kids. And he ran some kind of a scientific check on this, and there were 6 hours missing. Und er hat das irgendwie versucht nachzuvollziehen und ist ihm auch draufgekommen, dass irgendwo 6 Stunden fehlen müssten. Nothing is impossible with God. Denn für Gott ist nichts unmöglich. When Jesus sent his disciples across the Sea of Galilee. Und als Jesus seine Jünger über den See Genezareth schickte. And when they were in the midst. Und als sie mitten auf dem See waren. The sea, there was this huge storm. Kam ihm dieser unglaublich große Sturm auf. And then he comes walking on the water. Und dann kam Jesus zu ihnen auf dem Wasser gehend. And then Peter does his thing. Und dann kommt eben diese Begebenheit mit dem Petrus. Where he steps out. Wo er auch auf das Wasser tritt. And he begins to sink. Und anfängt zu sinken. And then when it says in John 6, when the Lord stepped into the boat. Und es hieß, also in Johannes Kapitel 6 steht das, als Jesus das Boot betrat. Verse 21. Vers 21. They were immediately on the other side. Waren sie gleich am anderen Ufer. Nothing is impossible with God. Für Gott ist nichts unmöglich. And one of the hang-ups that we have. Und eines dieser Probleme. Mit denen wir kämpfen, dass wir immer versuchen herauszufinden, wie Gott etwas macht. I think there's nothing more frustrating to God moving than when we hinder God by constantly trying to figure out how he's going to do this. Und ich glaube, es gibt für Gott nichts Frustrierenderes, als zu erleben, dass er etwas tun will und wir ständig versuchen herauszufinden, wie macht er das jetzt bloß. There's nothing more liberating to our hearts is when we stop that. Und es gibt auch nichts Befreienderes für unser eigenes Herz, wenn wir aufhören, so zu denken. We just stop. God will do it. I don't know how. Wir hören einfach auf zu überlegen. Wir sagen einfach, Gott wird etwas tun. Ich weiß nicht, wie. And he doesn't want me to know how. Und Gott will mir gar nicht offenbaren, wie this er das machen wird. That Mary was in. Das ist genau die Situation, in der Maria stand. You're going to be found pregnant. Ja, du wirst schwanger sein. And he's going to be the son of the Most High God. Und er wird Sohn des Höchsten genannt werden. Okay, but I'm a virgin. Aber ich bin aber eine Jungfrau. Okay, but the Holy Spirit will overshadow you. Okay, aber der Heilige Geist wird über dich kommen. The child that is within you. Und das Kind, das in dir wächst. We call it the Son of God. Wird der Sohn Gottes sein. That's all you have to know. Mehr brauchst du nicht zu wissen. Nothing is impossible with God. Für Gott ist nichts unmöglich. And she dared to believe. Und sie getraute sich, das zu glauben. And she goes to her aunt Elizabeth. Und sie geht dann zu ihrer Tante, zu Elisabeth. And we can pick up the story here. Und wir können da in der Geschichte fortfahren. Verse 42. Alice 41. Vers 41. Actually 39. A few days later, Mary hurried to the hill country of Judea. Maria machte sich in diesen Tagen auf und ging mit Eile in das Gebirge, in eine Stadt Judas. To the town where Zechariah lived. Und sie kam in das Haus des Zacharias. She entered the house and greeted Elizabeth. Und sie begrüßte die Elisabeth. At the sound of Mary's greeting, als Elisabeth den Gruß hörte, Elizabeth's child leaped within her. And Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Da hüpfte das Kind in ihrem Leib und Elisabeth wurde mit Heiligen Geist erfüllt. Elizabeth gave a glad cry and exclaimed to Mary. Und Elisabeth rief mit lauter Stimme und sprach: God has blessed you above all women. Gesegnet bist du unter den Frauen. And your child is blessed. Und gesegnet ist dein Kind. Why am I so honored that the mother of my Lord should visit me. Und wieso bin ich so geehrt, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? When I heard your greeting, the baby in my womb jumped for joy. Als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Now here it is. Und jetzt kommt das. You are blessed because you believed that the Lord would do what he said. Gesegnet bist du, weil du geglaubt hast, dass sich das erfüllen wird, was der Herr gesagt hat. But we could argue this. Wir könnten aber argumentieren. Well, come on, if an angel appeared to me, also schau her mal, wenn ein Engel zu mir spricht, I would believe it too. Würde ich es auch glauben. Are you sure? Und die Frage ist, bist du dir sicher? So you're sitting at home having your quiet time, also du sitzt zu Hause, du hast gerade deine stille Zeit. And suddenly Gabriel appears on the couch. Und plötzlich erscheint Gabriel auf deiner Couch. And you're writing in your journal and suddenly, und du schreibst gerade in dein Tagebuch und plötzlich, who are you? Wer bist du? I am Gabriel. Ich bin Gabriel. The same Gabriel that appeared to Mary. Der gleiche Gabriel, der Maria erschienen ist. Really? Wirklich. Wow. Do you have a word for me? Okay, wow, hast du ein Wort? Am I also a chosen one? Bin ich auch so ein Auserwählter? You got it. Ja, du hast es erfasst. You must be studying your Bible. Du musst deine Bibel sehr gründlich studiert haben. Actually, I was doing it right now. Ja, eigentlich war ich gerade eben dabei, ja. Well, I do have a word for you. Naja, ich habe ein Wort. It's right from the Lord. Es kommt direkt vom Herrn. But you must listen closely. Aber du musst genau zuhören. That you would dare to believe this. Damit du dich auch wirklich getraust, das zu glauben. Now listen. Also hör mir zu. Are you listening? Hörst du zu? I am all ears. Okay, ich bin ganz Ohr. All things. Alle Dinge. Work to the good. Wirken zum Guten. For those who love God. Denen, die Gott lieben. Who are called according to His purpose. Die berufen sind nach seinem Wohlgefallen. Did you get it? Hast du das verstanden? Yeah. Ja. I got it. Ich hab's verstanden. Is that it? Das war's? That's it. Das war's. That's right from the Lord. Das kommt direkt vom Herrn. Do you dare to believe it? Glaubst du dich das zu, traust du dich das zu glauben? I gotta think about it. Also da muss ich mal drüber nachdenken. All things. Alle Dinge. All things. Alle Dinge. Nothing is impossible with God. Für Gott ist nichts unmöglich. Jesus told the story of the rich man who went to hell. Jesus erzählt die Geschichte des Reichen, der in die Hölle kommt. In Luke 16. In Lukas Kapitel 16. And Lazarus, the poor man who went to paradise. Und Lazarus, ein sehr armer Mann, der in das Paradies kommt. The paradise side of Hades. Also die Paradiesseite des Hades. And the rich man was looking over. Und der reiche Mann sieht hinüber an die andere Seite. A fixed gulf. Und da ist so eine große Kluft zwischen ihnen. In Luke 16:26. Lukas 16:26. You can't pass over. Also man kann über diese Kluft nicht darüber. Somehow the soul is susceptible to gravitational pull. Irgendwie ist die Seele an die Schwerkraft gebunden. And the rich man said to Abraham. Und der reiche Mann sagt eben zu Abraham. Send Lazarus back up. Schick den Lazarus also wieder zurück in das Leben. To my brothers. Zu meinen Brüdern. So that they don't come to this horrible place. Damit es ihnen nicht so ergeht wie mir an diesem furchtbaren Ort. And Abraham said, they have Moses and the prophets. Und der Abraham sagt, sie haben aber Mose und die Propheten. And the rich man said, und der reiche Mann sagte, yes, but if somebody goes back from the dead, they will listen. Und er hat dann gesagt, ja, aber wenn jemand von den Toten auferstehen würde, dann würden sie wirklich zuhören. They will believe. Und dann würden sie auch glauben. And Abraham said, und Abraham antwortet, if they did not believe Moses and the prophets, wenn sie nicht Mose und den Propheten geglaubt they will haben, not believe even if someone comes back werden sie auch death. Nicht glauben, sogar wenn es ein Toter ist, der zurückkehrt. We are on this side of the coming of the Messiah. Und wir stehen auf dieser Seite des Kommens des Messias. We all have Bibles. Und wir haben alle eine Bibel. We all see the things that God has done in church history. Und sehen all die Dinge, die Gott in der Kirchengeschichte and getan before hat. That, und auch schon vorher. As no one else in history. Und wir haben Zugriff auf diese Dinge wie niemand andere in der Geschichte and somehow zuvor. We still think if an angel came, und trotzdem haben wir diese Vorstellung, dass wenn ein Engel käme, it would make a difference. Dann würde das den großen Unterschied it machen. Would make no difference. Es würde aber keinen Unterschied Mary machen. Had to dare to believe. Maria musste sich wirklich getrauen, das zu glauben, something was er sagte. That had never happened before. Etwas, das noch nie zuvor geschehen something war. That no one would believe if she tried to explain it. Und etwas, das niemand glauben würde, wenn sie versuchen würde, es zu erklären. Something she could not explain. Auch etwas, das sie gar nicht erklären konnte. Something that was going to cost her if it really did happen. Und etwas, das sie persönlich etwas kosten würde, wenn es wirklich geschieht. And she dared to believe it. Und sie hat sich aber getraut, das zu glauben und anzunehmen. Elizabeth said, you are blessed. Und Elisabeth sagt zu ihr, gesegnet because bist you du, believed. Weil du geglaubt hast. And we can say, because you dared to believe. Und wir können dazu fügen, weil sie sich getraut hat, zu glauben. I want to read something to you. Let's go to the to the screen. Und ich möchte euch etwas vorlesen. Es wird am Beamer angezeigt. First I want to show you something I showed the people on the 25th. Also ich möchte euch auch etwas zeigen. Das habe ich auch am 25. hergezeigt. This is called the 1040 window. Das nennen wir das 1040 Fenster. And it is 10 degrees north of the equator und to 40 degrees north latitude. So ein Band 10 Grad nördlicher Breite bis 40 Grad nördlicher Breite. This is where 60% of the world lives. Und in diesem Streifen leben 60% der Weltbevölkerung. This is also called the belt of resistance. Und das ist auch genannt der Gürtel des Widerstandes. Starting from the west to the east. Und vom Westen bis zum Osten. From West Africa we have atheism. Also wenn man da das anschaut, hat man den Atheismus. Moving to animism. Oder jemand also an Geisterglauben. Animismus. Den Islam. Then to Hinduism. Den Hinduismus. And to Buddhism. Und ganz im Westen. Stretching Buddhismus, right across. Bei Osten Buddhismus. From Africa all the way to Asia. Also von Afrika bis nach Asien. This is where most of the persecution of the church occurs. Und das ist auch der Bereich, wo die Gemeinde am stärksten verfolgt wird. 500 believers a day die for their faith. 500 gläubige Menschen am Tag sterben für ihren Glauben. Something that we don't even dare to believe. Etwas, das wir uns gar nicht getrauen zu glauben. Because if we did, we probably would start crying. Denn wenn wir es tun würden, würden wir zu weinen beginnen. But it happens every day. 500 believers are killed for their faith. Aber es passiert jeden Tag, dass 500 Menschen um ihres Glaubens willen getötet werden. This is the 1040 window. Das ist dieses 1040 Fenster. Let's go a little further. This man here, Father Zachariah Botros. Also dieser Mann hier, Zacharia Botros. He speaks to 50 million Muslims every day. Er spricht jeden Tag zu etwa 50 Millionen Muslimen. There is a bounty on his head. Und es gibt ein Kopfgeld ist auf ihn ausgesetzt. 60 million dollars. 60 Millionen Dollar. To anyone who would kill him. Also jeden, der ihn umbringt. He has a radio program. Er hat ein Radioprogramm. God is moving in the world. Und Gott tut etwas in der and Welt. Let's go a little further. This is Liberia. Das ist Liberia. This is just south of the 1040 window. Das ist also knapp südlich dieses 1040 Fensters. But the countries that border Liberia. Aber das ist eben die Grenze auch. Sierra Leone, Guinea, Liberia, Ivory Coast. Und die Elfenbeinküste. Guinea is going right into the 1040 window. Und dann Neuguinea geht direkt in das 1040 Fenster hinein. This is from an article I found called Scholars Find Decline of Christianity in the West. Und das ist etwas, was ich gefunden habe, dass Schriftgelehrte finden einen Niedergang des Christentums im Westen. You can pull this up on the Google. Das könnt ihr auch googeln. One of the transforming moments in the history of religion worldwide. Das ist eine der umwälzendsten Bewegungen in der Geschichte der Religionen weltweit. It says Christianity is waning. Also das Christentum nimmt ab. Waning means that it's slowly decreasing in strength. Das heißt eben, es nimmt langsam ab an Stärke oder an Einfluss. It's Christianity is waning in the West. Es nimmt ab im Westen. Because of the advancing assault of secularism and the New Age spirituality. Wegen des vordringenden Vorpreschens des Säkularismus, also Verweltlichung und der New Age Spiritualität. Now watch this. Und jetzt schaut mal hin. This is what I found about New Age. Und das habe ich jetzt über New Age gefunden. New Age teaching became popular during the 1970s. New Age wurde eben populär in den 70er Jahren. As a reaction against what some perceived as the failure of Christianity. Als eine Reaktion auf das, was manche eben das Versagen des Christentums nennen. And the failure of secular humanism. Und auch ein Versagen des Humanismus. To provide spiritual and ethical guidance for the future. Um geistliche und moralische Führung für die Zukunft vorzugeben. New Age roots are traceable to many sources. New Age, also die Wurzeln des New Age sind zurückverfolgbar auf viele Ursachen. Astrology, channeling, Hinduismus, Gnostic traditions, gnostische Traditionen, Spiritualität, Taoismus Vicca. Spiritualism, Theosophy and other neo-pagan traditions. Und alle und andere neo-heidnischen Traditionen. Now watch this. Secular humanism. Säkularer Humanismus. Let's say this. The decline of the church is due, they say, to secular humanism. Oder sagen wir so, eigentlich der Niedergang der Kirche passiert aufgrund des säkularen Humanismus. But the New Age is a reaction to not only secularism, but the church as well. Aber New Age ist die Antwort nicht nur auf die Verweltlichung, den Säkularismus, sondern auch als Antwort Let's auf die Kirche further. Gedacht. It is not now it's not modernist liberal Christianity that is sweeping through the southern hemisphere. Es ist nicht das moderne liberale Christentum, das durch die südliche Hemisphäre But a Christianity in which the gospel is proclaimed that believes God's word. Sondern ein Christentum, in dem ein Evangelium verkündigt wird, das an das Wort Gottes glaubt. That refuses to conform to the world. Und das sich weigert, sich der Welt anzupassen. And what is happening is that there's a shift. Und was vor sich geht, ist ein Wechsel. Christianity is shifting to South America. Nämlich ein Wechsel, dass sich das Christentum nach Südamerika verlagert, Africa, nach Afrika and Asia. Und auch nach Asien. And they're predicting that in a few decades or so, und man sagt ihm voraus, dass in ein paar Jahrzehnten oder so, three or four maybe, vielleicht drei bis vier Jahrzehnten, that the home of Christianity will no longer be in the West. Dass das Zuhause des Christentums nicht mehr länger im Westen sein but wird, it will be in the they say the global South. Sondern im globalen Süden. Because the South is daring to believe in God's word. Weil die südliche Halbkugel sich eben traut, an das Wort Gottes zu glauben. Secularism says that all decisions in education, und der Säkularismus sagt, dass die ganze Erziehung, all decisions, also alle Entscheidungen, in education, die Erziehung betreffen, especially politics, besonders politische Entscheidungen, should all be made without the influence of religion. Sollten alle getroffen werden ohne den Einfluss einer Religion. So in America we have the removal of in God we trust. from the dollar. Und so haben wir es in Amerika, dass eben dieses in auf wir vertrauen auf Gott vom von der Dollarnote verschwindet. We have presidents who want to erase all scripture from anywhere in the White House. Und Präsidenten, die eben Bezüge zur Heiligen Schrift, die im Weißen Haus sind, entfernt haben wollen oder in Regierungsgebäuden. Es soll alles ausgelöscht That's werden. Secularism. Das ist Säkularismus. It's just get God out of the picture. We will do this without God. Dieser Gedanke, rücken wir Gott aus dem Bild, wir machen das ohne Gott. But the New Age movement is a reaction to secularism as well. Aber die New Age Bewegung ist eine auch eine Antwort, eine Gegenbewegung auf den Säkularismus. The New Age movement is proof that people are seeking spirituality. Und ist eigentlich der Beweis dafür, dass Menschen auf einer geistlichen Suche sind. Christianity is on the rise in the south. Und der Christentum ist eben im Anstieg im Süden. It's been said that Europe is no longer Christian. Und man sagt eben, dass Europa nicht länger christlich We ist. Live in the darkest place in the world spiritually. Wir leben geistlich gesehen im dunkelsten Ort der Welt. If we're going to be a light, und wenn wir ein Licht sein möchten, we have to be radical. Müssen wir radikal sein. If you're going to be a believer in China, wenn du in China ein Gläubiger sein you möchtest, cannot be casual. Kannst du nicht so nebenbei Christ in sein. Indonesia, oder in Indonesien, in Pakistan, oder in Pakistan, in Indien, in this belt, also in diesem 1040-Gürtel, yeah, in, this 1040 window, in diesem Gürtel da, there are 57 countries. Liegen 57 Only five of them are considered Christian. Länder und nur fünf von ihnen werden als christlich That's eingestuft. Portugal, Portugal, Cyprus, Zypern, Malta, Greece, Griechenland and the Philippines. Und die Philippinen. Now I've been to Greece. Also ich war in Griechenland. And from what I see about Greece, und was ich da so in Griechenland sehe, I don't see a Christian country. Sehe ich kein christliches Land. 57 countries. 57 Länder. Five Christian countries. Und fünf christliche Länder darunter. But we can make a difference. Aber wir können einen Unterschied machen. We can make a big difference. Einen großen Unterschied. And if we don't dare to believe that, und wenn wir uns nicht getrauen, das zu glauben, make no difference. Werden wir keinen Unterschied machen. The difference starts with one individual. Der Unterschied beginnt mit einem einzelnen Individuum. One individual. Nur einem einzelnen. To two. Und dann to zwei three, und dann drei. To four. Vier. We have to dare to believe that our life makes a difference. Und wir müssen uns getrauen zu glauben, dass unser Leben einen Unterschied macht. Your life makes a difference in the way you worship in the service. Dein Leben macht einen Unterschied, so wie du im Gottesdienst anbetest. If you stand there apathetic, und wenn du da stehst und apathisch bist and casual, und lässig, I will not allow myself to be in a worship service where I'm casual. Also mir geht's so, ich lasse das für mich selber nicht zu, dass ich einfach so lässig, so teilnahmslos in einem Anbetungsgottesdienst stehe. Because I know that faith is ansteckend, faith is contagious. Denn ich weiß eben, dass Glaube ansteckend ist. And if I begin to worship, others will enter in. Und wenn ich anfange, Gott zu preisen, anzubeten, dann werden andere einstimmen. I want to be a leader in all I do. Und ich möchte gerne ein Leiter, ein Vorbild sein in allem, was ich tue. Ich möchte ein Beispiel setzen. And if all of us think like that, und wenn jeder von uns so denkt, there's not an apathetic person in the room, dann gibt es auch keine apathischen oder nicht teilnehmenden Leute im ganzen it's Saal. Just not the norm. Es ist einfach dann nicht die Norm. It's not the culture. Und nicht die Kultur. We have a culture of faith, wir haben eine Kultur des Glaubens. A culture of hope, eine Kultur der Hoffnung. And a culture of love. Und eine Kultur des Glaubens. We're going to Liberia next week, next Monday. Am nächsten Montag fliegen wir nach Liberia. 12 of us. Wir sind zu 12. We're going into the jungle. Und wir gehen dort also in den Dschungel. Where no white people have ever gone before. Wo noch nie Weiße vorher waren. This report said this. Und dieser Bericht sagte Folgendes. That God is moving in the world. Dass Gott etwas bewegt in der Welt. Where he is wanted. Oder er bewegt etwas dort, wo er erwünscht ist. Where he is wanted. Wo er erwünscht he ist. He is wanted in the jungles. Of Liberia. In den Urwäldern Liberias ist er erwünscht. If you go to CRCA, wenn ihr auf die Homepage geht, CRCA, it has a calendar, dann ist dort ein Kalender of what they're doing in 2010. Was alles geschehen wird oder was alles unternommen wird in 2010. And in January it says this. Und im Jänner steht dort Austrian Mission Team. Österreichisches Missionsteam. And when I saw it, I said, "No, no, it's CEG Mission Team." Und ich habe gedacht, nein, das ist das CEG Mission Team. And then when I looked at it again, und dann habe ich noch mal angeschaut. I said, "No." Dann habe ich gesagt, nein. It is an Austrian team. Es ist eigentlich ein österreichisches Team. We don't just represent this church. Wir repräsentieren nicht nur diese Gemeinde hier. We represent this country. Sondern wir repräsentieren dieses Land. And that's how they perceive it. Und so sehen sie das auch. They see Austria coming. Sie sehen, dass Österreich zu ihnen kommt. See it right there? Partner. Austrian Mission. Seht ihr das? Österreichische Mission. That's how they see it. So sehen die das. Austria is coming. Dass Österreich zu ihnen kommt. Isn't that cool? Out of the darkest place in the world. Vielleicht einer der dunkelsten Orte in der Welt. Comes a light. Kommt ein Licht. Aren't you so proud of that? Seid ihr nicht stolz darauf? I mean, Europe, Western Europe is sending missionaries. Also Westeuropa schickt Missionare. Something's happening. Und da passiert etwas. Austria is coming. Und Österreich kommt. I love it. Ich liebe das. People will be proud of us one day. Und eines Tages werden Menschen stolz auf uns when sein. When the countries in Matthew 25 stand before the Lord. Und wenn die Nationen in Matthäus 25 vor dem Herrn stehen werden. Country after country after country. Und eine Nation nach der anderen. People will be proud. Werden Menschen stolz darauf that sein. Somebody was representing Austria. Dass jemand auch Österreich vertreten and not hat. Just us alone, there's other people. Das sind natürlich nicht nur wir, sondern auch andere. But there's not a lot. Aber nicht so sehr viele. We have to be daring. Und wir müssen uns etwas getrauen. We can make such a difference. Und wir können so einen Unterschied machen. For these Liberians, für diese Menschen dort in Liberia. That Europe would send missionaries down to them is gigantic. Und dass Europa Missionare zu ihnen schickt, ist wirklich gigantisch für sie. But we have to dare to believe. Aber wir müssen uns getrauen we have zu glauben. To dare to believe that we can make a difference. Und müssen uns wirklich getrauen zu glauben, dass wir einen Unterschied machen. Secularism. Die Verweltlichung. They say is the cause of the decline. Ist der Grund für den Niedergang. But is that really the cause of the decline? Die Frage ist, ist das wirklich der Grund für den Niedergang des Christentums? Or is it that people look at the church and don't see much? Oder ist es nicht vielmehr so, dass die Menschen die Gemeinde, die Kirche anschauen und da gibt es nicht viel zu sehen? Are the New Agers the problem? Sind die New Age Leute das Problem? We have to do away with New Age. Wir müssen das New Age irgendwie zurückdrängen. They're causing the church to decline. Das ist der Grund, warum es mit der Gemeinde bergab no, geht. They are growing because the church is in decline. Nein, sondern sie nehmen zu, weil die Kirche im Niedergang. People are looking at the church and not seeing much. Denn die Menschen schauen auf die Kirchen und sie sehen nicht viel. They're seeing legalism. Sie sehen Gesetzlichkeit. They're seeing worldliness. Und sie sehen Verweltlichung. Hypocrisy. Heuchelei. And they look at it and they say. Und sie schauen das alles an. It's got to be an answer somewhere else for the future. Es muss wohl irgendwo anders eine Antwort geben für die Zukunft. So secularism says, just take that right out of decision making. Und so sagt der Säkularismus, naja, nehmen wir dieses ganze Christentum mal raus aus der Entscheidung. Because what we see in the church obviously can't help us. Denn was wir so in der Gemeinde, in den Kirchen sehen, hilft offensichtlich niemandem. And then the New Agers come along and say. Und dann kommen die Leute des New Age und sagen. There's nothing in secularism. Es gibt nichts im Säkularismus. There's nothing in the church. Es gibt nichts in der Kirche. We better look to the east. Wir sollten uns am Osten orientieren. So they go back to Eastern religions. Und so gehen sie zurück in alte östliche Religionen. And we are the home of the Reformation. Aber wir sind das Heim oder die Wurzel der Reformation. Let me just suggest something this morning. Und ich möchte heute Morgen etwas vorschlagen. That we can easily remember. Etwas, das man sich leicht merken kann. In John chapter 1, verse 17. In Johannes 1, Vers 17. The law came by Moses. Steht, dass das Gesetz durch Mose but kam. But grace and truth came by Jesus Christ. Aber Gnade und Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Und wir müssen uns wirklich trauen, diese beiden Dinge zu glauben. These are two tracks of a train. Das sind die zwei Schienen eines Zuges. Truth without grace is not truth. Die Wahrheit ohne Gnade ist nicht Wahrheit. And grace without truth is not grace. Und Gnade ohne Wahrheit ist auch nicht Gnade. And this is how the church polarizes away. Und das ist genau das, wie sich die Gemeinde, die Kirchen polarisieren. And goes right into decline. Und direkt in diesen Abstieg. In Luke chapter 15, Jesus told the story of the two sons. In Lukas Kapitel 15 erzählt Jesus die Geschichte von zwei Söhnen. The older brother and the younger brother. Der ältere und der jüngere Bruder. two brothers who did not understand the heart of their father. Und das waren zwei Brüder, die beide nicht das Herz ihres Vaters verstanden. One who was religious. Einer war religiös. He stayed home and obeyed his father. Und er blieb zu Hause und gehorchte seinem Vater. But he did not understand his father's heart. Aber er hat nicht das Herz seines Vaters verstanden. And one who looked at this and said, "I'm out of here." Und der andere hat sich das angesehen und hat gesagt, okay, ich gehe jetzt. And went looking for something new. Und ist gegangen, um sich etwas Neues zu suchen. So you have great, you have truth without grace. Und auf der einen Seite hast du eben die Wahrheit ohne die Gnade. And grace without truth. Und auf der anderen die Gnade, aber ohne Wahrheit. And this is what's happening. Und das ist genau das, was vor sich geht. Churches are not free. Die freien Gemeinden, Freikirchengemeinden sind nicht frei. They're just free from control. Sie sind einfach nur frei von einer Kontrolle. You cannot have freedom. Aber man kann nicht Freiheit haben. Without leadership. Ohne eine Leitung. If you want to be free from control, wenn du frei sein willst von einer Leiterschaft, we better understand how to lead ourselves. Dann sollten wir verstehen, wie wir uns führen sollten. You break away from outward control. Also man löst sich eben von äußerlicher Kontrolle. You go to live a life of freedom. Und man lebt dann ein Leben der Freiheit. And you go right into lawlessness. Und man kippt dann direkt in die Gesetzlosigkeit hinein. And this is what we all wrestle with. Und das ist natürlich das, mit dem jeder von uns zu kämpfen hat. We go from being legalistic. Man wechselt immer von gesetzlich sein. Being worldly, ins Weltliche, and then going back to being legalistic, dann gehen wir wieder zurück in die Gesetzlichkeit, and then going back to being worldly, und dann wieder zurück einfach weltlich and zu leben. Somehow you think this is we're like balanced. Und irgendwie glauben wir dann, dass wir eine Balance haben. I'm a balanced Christian. Und sagen, ich bin also ein Christ mit Balance. I live under the law, but I take liberties. Ich lebe unter dem Gesetz, aber ich nehme mir Freiheiten heraus. And somehow I find peace there. Und irgendwo in der Mitte finde ich einen Frieden. But the Father's heart, right in between, aber das Herz des Vaters, das genau in der Mitte liegt, the revelation of Christianity, und die eigentliche Offenbarung des Christentums bedeutet, is a pulsating heart, ist ein pulsierendes Herz of grace and mercy toward his people, wo Gnade und Barmherzigkeit seinem Volk entströmen. The older brother, der ältere Bruder, was lost, war verloren, not despite his goodness, nicht obwohl er gut war, he was lost because of his goodness, sondern er war eigentlich ein verlorener Mensch, weil er so gut war. Churches are not dead. Gemeinden sind oder Kirchen sind nicht tot, despite their goodness, obwohl sie Gutes tun. They're dead because of their goodness. Sie sind tot, weil sie Gutes tun. Because it's something they're producing. Weil es etwas ist, das sie hervorbringen. Churches aren't worldly. Und Gemeinden sind nicht weltlich oder verweltlicht. Because God's grace is not available. Weil die Gnade Gottes nicht zur Verfügung, also nicht da wäre. People are worldly. Sondern Menschen sind weltlich. In reaction to legalism. Weil sie einfach eine Reaktion, einen Kontrapunkt zur Gesetzlichkeit machen. And so this is the state of the church. Und das ist der Zustand der Kirchen. And people are looking on, thinking, what do I want to get involved in that for? Und Menschen schauen sich das an und sagen sich, warum sollte ich mich auf so etwas einlassen? Because believers are not daring to believe. Weil Gläubige sich nicht getrauen zu vertrauen, zu glauben. We have to dare to believe. Und wir müssen uns trauen. We have to be in the word. Und wir müssen im Wort sein. We have to say, hey, all things work to the good. Und müssen wirklich sagen können, alle Dinge wirken zum Guten. For those who love God. Denen, die Gott lieben. Who are called according to his purpose. Die berufen sind nach seinem Ratschluss. I'm going to dare to believe that. Und ich getraue mich, das zu glauben. I don't care. I'm just going to dare to believe it. Und mir ist jetzt egal, wie das aussieht, aber ich traue mich, das einfach jetzt anzunehmen. I'm going to dare to believe. Und ich glaube und vertraue darauf, that all things are possible dass for God. Gott alle Dinge möglich sind. You know, you cannot be a tither unless you are daring. Du kannst doch nicht jemand sein, der den Zehnten gibt, ohne jemand zu sein, der to believe that God will open the windows of heaven toward me. Sich etwas einzugehen traut. Also ich vertraue darauf, dass Gott wirklich diese Fenster des Himmels aufmachen wird. The only churches that will be the light of the world, the salt of the earth. Und die einzigen Gemeinden, die also das Licht der Welt und das Salz der Erde sein werden. Churches filled with people, individuals who are daring. Werden Gemeinden sein, die voll von Leuten sind, die sich trauen. Daring to believe. Sich getrauen trauen zu glauben. Daring to believe the mercy of God toward me. Sich getrauen zu glauben, dass Gott mir gegenüber barmherzig sein wird. Mary could have thought this. Maria hätte sich ja auch denken können. I'm not worthy. Ich bin unwürdig. Who am I? Wer bin ich schon? Woe is me. It will never happen. Es bin nur ich, es wird eh nie geschehen. The angel never came back. Der Engel ist ja auch nie mehr wiedergekommen. I guess God changed his mind. Wahrscheinlich hat er seine Meinung geändert. Hello, Mr. Gabriel. Hallo, Mr. Gabriel. Are you there? Sind Sie da? I'm having trouble believing. Ich habe jetzt echt Schwierigkeiten, das zu glauben, was Sie gesagt haben. Can you come back? Könnten Sie nochmal zurückkommen? I don't believe it. I'm not worthy. Ich glaube das nicht. Ich bin unwürdig dafür. Woe is me. Woe. It's like so many of us. Und so geht's vielen von uns. Come on, we have to dare to believe. Wir müssen uns getrauen zu glauben. His mercy is inexhaustible. Dass seine Barmherzigkeit kein Ende hat. 70 times 7 a day. Und das heißt 70 mal 7 mal täglich. And just move on. Und einfach weitergehen in diesem and Glauben. Then we come to a place where it's like, okay, where do I move on to? Okay, und dann ist vielleicht diese Frage, okay, was ist jetzt mein nächster Schritt? Life seems so difficult. Das Leben scheint so kompliziert zu sein. Yes, but you can do all things through Christ who strengthens you. Ja, aber es heißt doch, du kannst alles durch Christus, der dich stärkt. So let's be strong in our confession. Also lass uns auch mutig sein in unserem Bekenntnis. Speak forth the word. Und das Wort Gottes einfach aussprechen. And be daring. Und sich das getrauen. And when people visit our church from Liberia, und wenn Leute zu Besuch kommen in unserer Gemeinde aus Liberia, when we have a mission center and a hospital someday in the jungle there, vielleicht ein Missionszentrum und ein Krankenhaus haben dort im Dschungel, people want to come back here and visit, und die Leute kommen den Ursprung, die Gemeinde zu besuchen, and they will say, I just gotta go visit that church that is so daring, und gesagt haben, ich möchte diese Gemeinde besuchen, die so wagemutig ist, to believe. Also wagemutig im Glauben. They will come here, dann werden sie hierher kommen and und einzelne Menschen kennenlernen, die sich getrauen, daring sich wagen zu glauben. This is the beginning. Das ist der Anfang. This is the antidote to secularism. Und das ist auch das Gegenmittel für den Säkularismus. It's not debating the secularists. Es geht nicht darum, in eine Debatte einzutreten. It's not debating the New Agers. Mit den Säkularisten oder mit jemandem aus dem New Age. It's very simple. It's demonstrating what we believe. Es ist eigentlich sehr einfach. Es geht einfach nur darum, zu demonstrieren, was wir glauben. I don't have time to argue with you. Ich habe keine Zeit eigentlich zu diskutieren. Just watch. We're gonna part this Red Sea. Schau einfach zu. Wir werden dieses Rote Meer teilen. We're gonna enter into good works. Und wir werden in diese guten Werke eintreten. On Christmas there was this after the service. Zu Weihnachten, also nach dem Gottesdienst. Someone said to me, these two girls want to talk to you. Hat jemand zu mir gesagt, da gibt's zwei Mädchen, die möchten gerne mit dir sprechen. And they're Muslims. Und es waren Muslime. And so I went over to them. Und so bin ich dann zu ihnen hinübergegangen. And I said, oh hi. They said, yes, we're Muslims. Und sie haben gesagt, ja, hallo, also wir sind Muslime. And we wanted to, we've heard so many bad things about Christianity. Und wir haben so viel Schlechtes gehört über das Christentum. That we just want to see it for ourselves. Dass wir einfach gekommen sind und wollten das mit eigenen Augen sehen. I said, what did you hear? Und dann habe ich gefragt, okay, was habt ihr genau gehört? What are the bad things you've heard about us? Was sind jetzt die schlechten Dinge, die ihr gehört habt? Well, we heard that it's just Christmas is all about materialism and it's not really about God. Wir haben einfach gehört, dass also speziell zu Weihnachten, es geht einfach um diesen Materialismus, es geht überhaupt nicht um Gott. I said, you're right. Und ich habe gesagt, ja, ihr habt recht. For over 90%, für mehr als 90%, if not 99% of so-called Christians, der sogenannten Christen, it is all about materialism. Trifft das zu und es geht nur um it's das Materielle. Or it's not about God. Es geht überhaupt nicht and um I Gott. Know that because I've spoken to many of my friends and relatives. Und ich weiß das so genau, weil ich mit vielen meinen Freunden und Verwandten gesprochen habe. Und es geht nicht that's um Gott. Something else. Es geht um etwas Jesus anderes. Is not in the center. Jesus ist nicht im Mittelpunkt. She was totally right. Und sie hatte vollkommen recht damit. And then I asked her, und dann habe ich sie gefragt. And she was this young, very, very beautiful, sweet girl. Und sie war wirklich diese junge, wunderschönes, echt liebe Mädchen. And I said, "Can I ask you a question?" Und dann habe ich sie gefragt, kann ich dir eine Frage stellen? Darf ich dir eine Frage stellen? You believe in God. Du glaubst an Gott. She said, "I believe in God." Und sie hat gesagt, ja, ich glaube an Gott. I said, "Where will you go if you die?" Und dann habe ich sie gefragt, wo kommst du hin, wenn du stirbst? I don't know. Ich weiß nicht, but I know this, it's not about performing Muslim or Islamic rituals. Aber es geht nicht darum, muslimische oder andere Rituale It's zu vollbringen. About believing in God. Es geht darum, einen Glauben an Gott zu and haben. She said, and one day God is going to measure my good against my bad. Und dann hat sie gesagt, eines Tages wird Gott meine guten Dinge gegen die schlechten Dinge aufwiegen. Good, und wenn mehr Gutes da ist, then I will be accepted. Dann werde ich angenommen werden. And I said, how are you doing? Und dann habe ich sie gefragt, na, wie, wo stehst du gerade? How are you doing? And she said, well, I'm not sure. Und sie hat gesagt, ich bin mir nicht sicher. I think I'm doing okay. Ich glaube, ich bin auf der okay-Seite, sure. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. I said, you know what? Und dann habe ich that gesagt, exactly weißt du was? What I was taught. Das ist genau das Gleiche, das man mir erzählt hat. In my Catholic school. Als ich in eine katholische I'm Schule ging. Every Catholic school, I'm saying in my ich sage nicht, in jeder ist es so, aber in meiner war es so. And that's not the gospel. Und das ist nicht das Evangelium. The gospel is that Jesus Christ took all of our sins. Das Evangelium ist, dass Jesus Christus alle unsere Sünden nahm. Knew the gospel. Und sie kannte she das says, Evangelium. Yes, you Christians believe that Jesus Christ takes all of our sins. Und sie hat gesagt, ja, genau, ihr Christen glaubt ja, dass Jesus Christus alle Sünden wegnimmt. I think she was closer to the gospel than many Christians. Und ich glaube, sie war dem Evangelium näher, als es viele Christen It's sind. About believing. Es geht um den Glauben. I just want to close with this. Und ich möchte mit Folgendem abschließen. We are one of the largest churches in Austria. Wir sind eine der größten Gemeinden in Österreich. Does that mean anything to you? Bedeutet das dir irgendetwas? We, whether we like it or not, wir, ob wir das jetzt mögen oder nicht, are leading haben eine Führungsrolle with others. Zusammen mit anderen. We have a leading role. Wir haben eine führende Rolle. And you are in the church. Und ihr seid in der Gemeinde. You have a leading role. Und so habt auch ihr eine führende And if Rolle. We as leaders und wenn wir als Leiter don't dare to believe, uns nicht getrauen zu glauben, who is going to? Dann wer soll sonst machen? Who? Wer? We should be shining like a light. Und wir sollten leuchten wie ein Licht. And we are. Und wir tun es auch. But all the more. Aber umso mehr. All the more. Umso mehr gerade and deswegen. All the more. Dare to believe God's mercy toward you. Vertraue der Barmherzigkeit Gottes dir gegenüber. Dare to believe that all things work to the good. Und trau dich zu glauben, dass wirklich alle Dinge zum Guten dienen können. Dare to believe that you can step away from bitterness. Und dass du wirklich einen Schritt wegmachen kannst, zum Beispiel von Bitterkeit. Dare to forgive. Oder trau dich einfach wirklich zu vergeben. Dare to pray, God, work in me. Oder dass du dich getraust zu beten, Gott, wirke etwas to in want mir. To do your will. Dass ich deinen Willen tun möchte. We have to dare to believe that we are significant. Und wir müssen uns trauen zu glauben, dass wir signifikant, dass wir einen Unterschied machen. We are living in Austria. Und wir leben in Österreich. Vienna is one of the is the most wonderful city in the world to live in. Und Wien ist sicher eines der schönsten Städte auf der ganzen Welt, in der man leben kann. A new report came out. Vienna is number one. Ein neuer Bericht wurde scheinbar aufgestellt. Wien ist Nummer eins. And that's not for no reason. Und das ist nicht nicht grundlos so. It's in Austria. Das ist, weil Wien in Österreich liegt. And Austria is coming. Und Österreich kommt. Austrian missionaries are coming. Und österreichische Missionare kommen. And it's just beginning. Und es fängt gerade erst and an. We can start, a movement. Und wir können eine Bewegung in Gang setzen. A schwung, a vacuum. It can just start. Es kann They're einfach coming. etwas anfangen, etwas beginnen. And people in Africa. They came from Austria. Und die Menschen in Afrika sagen dann, sie kamen aus Österreich. Yes, I met them too. They're from Austria. Ja, ich habe sie auch gesehen. Sie sind von Österreich. Austrians say, I'm from Austria. Und andere Österreicher sagen dann, ich bin auch aus Österreich. I want to go too. Ich möchte auch dorthin. And we can start something. Und es kann etwas anfangen. Wir können etwas anfangen. It starts with someone who will dare to believe. Und es fängt mit jemanden an, der dich getraut, etwas and zu I'm daring to challenge you. Und ich getraue mich, euch herauszufordern, would you dare to believe with me? Dass ob ihr euch wirklich getraut, das mit mir zu tragen. Would you dare to believe with me? Every single one of us. Every single one of us. Dass jeder einzelne von uns. This is going to be the greatest year of our church, 2010. Das wird sicher das großartigste Jahr unserer God Gemeinde, das Jahr 2010. Denn God Gott is going to move. Wird etwas bewegen. But we have to dare to believe it. Aber wir müssen uns auch wirklich I want to take trauen, this back wall das anzunehmen. Out. Und ich möchte gerne die hintere Wand rausreißen und nochmal Platz machen für 250 Sitzplätze. Don't you? I want to see hundreds and hundreds of teenagers coming. Ich würde gerne sehen, dass wirklich Hunderte von jungen Leuten, von Teenagern kommen. I want to be sending out hundreds and hundreds of people to Africa. Und dass Hunderte von uns nach Afrika gehen. To Russia. Oder nach Russland. To the streets here in right in the 10th district. Oder hier einfach in den Straßen des 10. Bezirks. I told this girl. Ich habe diesem Mädchen gesagt, we are going out to the streets. Wir gehen hinaus auf die Straße. In this Muslim district. In diesem muslimischen Bezirk. And we are serving you. Und wir dienen euch. And she said, we want to go with you. Und sie haben gesagt, wir möchten gerne mit euch gehen. Amazing, huh? So, just to close. Where does it start? Wo beginnt alles? Dare to pray. Mit dem sich getrauen zu beten. Dare to spend some time with God. Sich getrauen, einfach Zeit mit Gott zu verbringen. Dare to do it. Und sich darauf einlassen. Go home today. Geh heute nach Hause. And dare to spend 10 minutes alone with God. Und trau dich einfach mit Gott ganz alleine 10 All Minuten alone. Zu verbringen. Let's pray. Wir wollen beten. Father in heaven, we thank you this morning. Vater im Himmel, wir danken dir heute. The new year is coming. Das neue Jahr kommt. And maybe. Und vielleicht. This is the year that you return. Vielleicht ist das Jahr, in dem du wiederkommst. When you come back. Denn wenn du wiederkommst. Lord, we want you to find us. Herr, wir möchten so gerne, dass du uns vorfindest. A church that dares to believe. Als Gemeinde, die sich getraut zu glauben. That dares to make a difference. Die sich getraut, einen Unterschied zu we machen. We are the salt of the earth, the light of the world. Dass wir das Salz der Erde, das Licht der Welt. We are the temple of the living God. Dass wir der Tempel des lebendigen Gottes. The bride Gottes of Christ. Sind. Die Braut Christi. The body of Christ. Der Leib Christi. We are the church. Wir sind die Kirche. Maybe you're here this morning. Vielleicht bist du heute Morgen hier. And you have never received Jesus into your life. Und du hast Jesus noch nie in dein Leben eingeladen. Pray with me. Dann bete mit mir. A simple prayer. Ein ganz einfaches Gebet. And dare to believe it. Und getrau dich dieses Gebet zu glauben. Dare to believe that God so loved the world. Trau dich zu glauben, dass Gott die Welt so sehr geliebt that hat. That he sent his only son. Dass er seinen einzigen Sohn sandte. That whoever would believe in him. Dass jeder, der an ihn glaubt, would not perish. Nicht verloren wird, but have eternal life. Sondern ewiges Leben hat. Dare to believe that Jesus is the Savior of the world. Trau dich zu glauben, dass Jesus der Retter der Welt ist. And he knows you. Und dass er dich kennt. And he loves you. Und dass er dich liebt. Let's pray. Wir wollen beten. God forgive me. Gott vergib mir. God cleanse me. Gott reinige mich. Come into my life. Und komm in mein Leben. And change me. Und verändere mich. Forgive me. Vergib mir. Fill me with joy. Und füll mich mit Freude. And peace. Und Frieden. Through Jesus Christ, your Son. Durch Jesus Christus, deinen Sohn. Through Jesus. Durch Jesus. Say his name, Jesus. Sprich seinen Namen für dich Jesus. Aus. Jesus. Jesus. And for the church this morning. Und für die Gemeinde bete ich heute Morgen. Let's go into 2010. Lasst uns wirklich in das Jahr 2010 hinein. A prevailing church. Eine Gemeinde, die besteht. A church that overcomes. Eine Gemeinde, die überwindet. A conquering church. Eine siegreiche Gemeinde. A church that dares to believe. Eine Gemeinde, die sich traut zu glauben. A church that has influence. Eine Gemeinde, die Einfluss hat. A church that other churches look to and say, "Oh God, help us to be like them." Eine Gemeinde, auf die andere schauen können und sagen, wir möchten auch so sein. Gott, give us faith like they have. Gib uns einen Glauben wie sie. Give us love like they have. Gib uns Liebe so wie sie Liebe haben. Give us hope like they have. Gib uns die Hoffnung, die sie haben. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen. Thank you for listening. Danke.